Wir stiegen aus und betraten den Seiteneingang der Außenstelle. Linker Hand stand eine Tür offen, hier war das Büro des Chefs. Es war ein kleiner, fensterloser Raum, in dem sich außer dem Chef niemand aufhielt. Der Prokurist stellte mich vor und sagte, »Der junge Mann wird künftig öfter Leute bei Ihnen holen.« Der Chef erhob sich hinter seinem Schreibtisch. »Die Männer, die Sie nehmen«, sagte der Chef, »brauchen einen Personalausweis und einen Sozialversicherungsausweis. Wenn Sie das nicht haben, dürfen Sie nicht arbeiten. Notieren Sie sich die Namen der Arbeiter, für die Sie sich entscheiden, und geben Sie mir hinterher den Zettel mit den Namen, dann weiß ich Bescheid.« Wir verließen das Büro des Chefs und gelangten durch einen unbeleuchteten Flur in eine kleine Halle. Zwischen 30 und 40 halb zerlumpte, trübe blickende Männer saßen ringsum auf den Wartebänken. Ich erschrak. Erst kürzlich hatte ich Dostojewskis Aufzeichnungen aus einem Totenhaus gelesen. Augenblicklich war ich überzeugt, mich in diesem Totenhaus zu befinden. Ein Zucken und Aufschauen und Erschrecken ging durch die Körper der Männer. Der Prokurist ging gezielt auf die jüngeren und kräftigeren Männer zu. Ich hielt mich knapp hinter ihm und schaute überall dorthin, wo er hinschaute. Viele der Tagelöhner hatten eine offene Bierflasche in der Hand. Auch andere Chefs und Unternehmer suchten hier nach Arbeitern. Manche streckten nur den Zeigefinger. Dann erhob sich ein Mann und ging auf den Zeigefinger zu. Nach 10 Sekunden war die Einstellung beendet. In meiner Nähe klagte ein Arbeiter über sein kaputtes Knie. Er redete über schmerzhafte Gefühle beim Gehen. In seinem oberhessischen Dialekt sprach er das Wort Gefühl jedes Mal wie Gefäul aus, was mir gut gefiel. Der Prokurist ließ sich von 2 Männern die Ausweise zeigen, sie waren in Ordnung. »Sie müssen auch nachprüfen«, sagte der Prokurist zu mir, »ob die Personalausweise noch gültig sind.« 3 weitere Männer zogen unaufgefordert ihre Ausweise hervor und zeigten sie dem Prokuristen. Ich konnte den Gestank in der Tagelöhnerhalle kaum noch ertragen. Der Prokurist wies die 3 Männer an mich. Ich sah zuerst in ihre Gesichter und dann in ihre Personalausweise. »Die Ausweise sind okay«, sagte ich. Der Prokurist übergab den Männern die Stundenlohnvereinbarung. Ich lieh ihnen einen Kugelschreiber, die Männer unterschrieben die Papiere. Dann machte einer der Tagelöhner einen Fehler. Er hielt sich die Vereinbarung zu nah vor die Augen. Das bedeutete, dass er schlecht sah. Schon zog ihm der Prokurist die Vereinbarung wieder aus den Händen und zerriss sie vor seinen schlechten Augen. Der Prokurist entschied sich rasch für einen anderen Tagelöhner. Er notierte sich die Namen der von ihm und mir ausgewählten Arbeiter und sagte ihnen, dass sie sich punkt 9 Uhr in der Halle B bei mir melden sollten. Kurz vor 9 Uhr, als die Männer vor mir standen, waren sie noch schüchterner als in der Wartehalle. 3 von ihnen nahm ich selber für die Entladung eines Waggons aus Nürnberg, in dem sich Fernsehgeräte befanden. Aus 3 weiteren Arbeitern stellte ich eine neue Kolonne zusammen und übergab sie dem Vorarbeiter Keindl. Die restlichen 3 Männer teilte ich schwächeren Kolonnen als Verstärkung zu. Die Tagelöhner waren gut bei Kräften und arbeiteten zügig. Gegen 11 Uhr war der Nürnberger Waggon entladen. Ich war jetzt eine Art Oberarbeiter oder Chefarbeiter oder Arbeiterchef geworden. Schon auf der Rückfahrt ins Büro hatte mir der Prokurist eine beträchtliche Erhöhung meiner Bezüge angekündigt. »Sie sind zwar Lehrling, aber ich bezahle Sie wie einen Vorarbeiter«, hatte er gesagt. Die entscheidendere Veränderung betraf die Arbeit selber. Seit Montag war ich davon befreit, mich selbst körperlich verausgaben zu müssen. Ich stand jetzt mit einem Bleistift in der Hand an den geöffneten Schiebetüren der Waggons und dirigierte die Arbeit der anderen. Seit Montag verließ ich die Firma nicht mehr so erschöpft und staubig wie in den Monaten zuvor. Am Donnerstag sollte ich zum ersten Mal allein in die Außenstelle des Arbeitsamtes fahren und dort 8 Tagelöhner auswählen. Ich stellte mir vor, dass der Mann mit dem gelblichen Brillengestell, der wegen mangelnder Sehkraft nicht ausgewählt worden war, dann wieder in der Wartehalle sitzen würde. Ich überlegte, ob ich ihn doch mitnehmen und ihm vor dem Prokuristen verheimlichen sollte. Der Prokurist erschien nicht in den Hallen, um meine Arbeit zu kontrollieren. Allerdings schaute er zuweilen von seinem Bürofenster herunter auf die Laderampen, auf denen die Arbeiter mit den Sackkarren hin und her gingen. Vermutlich hatte ich keine Wahl, Ich musste junge und gesunde Männer nehmen. Ich wurde wieder wankelmütig. Obwohl ich schon fast entschlossen war, Herdegens Angebot abzulehnen, wurde ich erneut unsicher. Es drängte mich nicht, ein elender Arbeiter zu sein, der noch elendere Arbeiter für brauchbar oder nicht brauchbar befand. Es verlangte mich aber auch nicht danach, beim Tagesanzeiger mehr und mehr zu verdünkeln und am Ende in meinem eigenen Hochmut unterzugehen. Ich nahm mir vor, nach Feierabend in aller Ruhe über mein Problem nachzudenken. Ich durchquerte die Stadt und geriet in die Nähe des Flussufers. Hier, dachte ich, kannst du dein Problem ungestört auseinandernehmen und dann eine Entscheidung treffen. Ich sah auf den Fluss und dachte nach, aber es kam nicht viel dabei heraus. Ich wiederholte immer nur, was ich nicht wollte. War das schon Nachdenken? Die nicht nachlassende Befragung meines Lebens machte mich nur frühzeitig müde. Auch diese Müdigkeit verstand ich nicht. Du bist doch erst 18, fragte ich mich. Warum bist du so müde? Gab es eine Krankheit namens Jugenderschöpfung, die ich soeben kennenlernte? Ich wusste nicht, was ich immer zu bedenken sollte. Genau das hätte ich bedenken sollen. Einmal lenkte mich ein Mann ab, der sein Fahrrad ins Wasser warf. Ich überlegte kurz, ob der Mann nur wütend war oder ob er das Fahrrad gestohlen hatte und es jetzt wieder loswerden wollte. Das Fahrrad ging sofort unter. Der Mann eilte zurück in die Stadt. Ein Frachtschiff kam näher. Es war ein langer, schwarz gestrichener Schlepper, der langsam flussaufwärts bollerte. Aus jeder Ladeluke ragte die Spitze eines Kohlehaufens heraus. Ein kleiner Hund saß in der Nähe des Führerhauses und bellte zum Ufer herüber. Eine junge Frau rückte neben einem Kinderwagen einen Stuhl zurecht. Die Frau griff mit beiden Händen in den Kinderwagen und holte einen Säugling heraus. Sie öffnete sich die Bluse und legte sich das Kind an die Brust. Als das Schiff an mir vorübertuckerte, konnte ich sehen, wie die Frau zwischen Zeigefinger und Mittelfinger ihre Brust hielt. Beide Finger bildeten zusammen eine geöffnete Schere, die die Brust steuerte und sie dem Kind so hinhielt, dass das Saugen leicht fiel. Das Bild des weißen Kindskopfes und der weißen Brust genau neben einem schwarzen Kohlehaufen war zum Niedersinken. Es ergriff mich eine erhabene Stimmung, die ich nicht abwehrte. Schon war das Schiff vorüber. Von der stillenden Frau sah ich nur noch den nach vorne gebeugten Oberkörper. Ich merkte, dass das gequälte Gefühl in mir langsam verschwand. Außer einem Schülerliebespaar war hier niemand. An der Ufermauer standen ein paar fahle, schon abgeblühte Sonnenblumen. Ich stapfte zwischen Butterblumen, Hasenklee und Springkraut umher und betrachtete das Leben der Kleintiere. Zitronenfalter und Kohlweißlinge ließen sich auf Taubnesseln und Löwenzahn nieder. Kleine rote Käfer kämpften sich an den haarigen Stängeln von Brennnesselsträuchern in die Höhe. Sogar Libellen mit hellblauen Flügeln, offenbar vom Wasser angezogen, flitzten umher. Winzigen Eidechsen gelang es, mich weiter von meinem Problem abzubringen. Die Eidechsen kletterten auf erhitzten Steinen umher. Es war leicht, nahe an sie heranzukommen. Es entzückte mich die Art, wie sie ihr kleines Maul aufklappten und langsam kauten. Am Halsende ihres Unterkiefers beobachtete ich ein gerade noch erkennbares Pulsieren, ein stetiges Auf und Ab eines schillernden Hautflecks. Das friedliche Beieinander von Pflanzen, Tieren und Menschen erinnerte mich an den Religionsunterricht in der Grundschule. Ein Buch mit schönen Geschichten sollte uns damals helfen, Gott und das Paradies zu begreifen. In diesem Buch gab es wunderbare Zeichnungen über das Zusammensein von Tieren und Menschen. Besonders diese Zeichnungen gefielen mir sehr. Über viele Jahre hin betrachtete ich sie immer wieder. Riesige Löwen lagen ausgeruht neben Familien im Gras. Schöne Rehe streiften vorüber und schauten jungen Mädchen beim Kämmen zu. Leoparden machten zusammen mit bedächtigen Greisen ein Picknick. Ein Eisbär beugte sich über einen Säugling und zerriss ihn nicht. In den Texten zu den Bildern hieß es, dass es einen so vollkommenen Frieden zwischen allen Lebewesen erst geben werde, wenn das Reich Gottes angebrochen sei. Obwohl ich als Achtjähriger nicht wusste, was das Reich Gottes sein sollte, glaubte ich an die Bilder. Ich fing an, von Zeit zu Zeit an das Flussufer zu gehen und nachzuschauen, ob das Reich Gottes schon angebrochen sei. Aber jedes Mal, wenn ich hierher kam, sah ich entweder gar nichts oder nur ein paar ältere Jungs, die mit Schleudern auf Spatzen schossen oder Strohhalme in die Bäuche von Fröschen stießen, um sie aufzublasen, bis sie irgendwann platzten. Das sah nicht nach Frieden aus. Im Gegenteil, das war der gewöhnliche Krieg, den ich schon lange kannte. Plötzlich hörte ich das Motorengeräusch eines anderen Schiffes. Es war ein Vergnügungsdampfer, der langsam flussaufwärts fuhr. Er war voll besetzt mit Tagesausflüglern, von denen mir einige zuwinkten. Ein paar Sekunden lang genierte ich mich, dann winkte ich zurück. Die Menschen saßen dicht gedrängt auf dem offenen Deck. Das Bild war so stark wie der endlich ausgebrochene Gottesfriede. Ich winkte und winkte und überlegte, warum das Vorüberziehen eines mit Menschen vollbeladenen Schiffes schön war. Die Schönheit ging entweder aus der gleichmäßigen Bewegung hervor, mit der das Schiff dahinglitt, oder sie entflatterte aus den bunten Fähnchen über den Köpfen der Passagiere. Sie konnte freilich auch den sanften Wellen entspringen, die sich rechts und links des Bugs aufwarfen und still zu den Ufern hin entkamen. Es war auch möglich, dass sie aus dem weich bollernden Motorengeräusch hervorging. Der fünfte Grund beeindruckte mich am tiefsten. Danach war die Schönheit eine Art Gemeinschaftswerk der Passagiere. Sie entstieg der ruhigen Freude derer, die ohne Eile ihre Zeit vergeudeten. Ich winkte den Fahrgästen immer noch, jetzt mit dem Entzücken von jemand, der über die Gründe der Schönheit gut Bescheid zu wissen schien. Als das Schiff schon fast vorübergezogen war, sprang der Wunsch nach souveräner Zeitverschwendung auf mein eigenes Empfinden über. Ich hatte ein inneres Erlebnis, für das ich keine Worte hatte. Die Eingebung war so stark, weil sie zum richtigen Zeitpunkt eintraf. Ich durfte mich zu meinem Leben als ein Lauschender verhalten. Ich durfte so lange in die Wirklichkeit hineinhören und hineinsehen, wie ich nur wollte. Beim Belauschen der Dinge und Ereignisse wurde ich nicht hochmütig. Aus Dankbarkeit ging ich eine Weile neben dem Schiff her. Ein paar Kinder auf dem hinteren Deck lachten über den Mann, der auf dem Uferweg neben dem Schiff herlief, wie neben einer Straßenbahn. Ich nahm mir vor, bei nächster Gelegenheit eine kleine Erzählung über mein Erlebnis zu schreiben. Erst das dichter werdende Uferschilf hielt mich davon ab, weiter neben dem Schiff herzugehen. Ich drehte um und ging stadteinwärts. Ich dachte, du brauchst eine Frau, eine Wohnung, einen Roman. Auf der Rückseite eines Briefumschlags notierte ich mir die 5 Gründe, warum ein vorüberfahrendes Schiff schön war. Plötzlich war meine Entscheidung gefallen. Ich beschloss, meine Situation vorläufig nicht zu ändern. Ich würde das Angebot von Herdegen nicht annehmen. Ich wollte weiterhin Feierabendreporter, missbrauchter Lehrling und gut bezahlter Vorarbeiter sein. Eines Tages würde ich genauer wissen, was ich zu tun hatte und was nicht. Bis dahin musste ich die Kühnheit haben, meine Zeit zu vergeuden und mich selber in der vergehenden Zeit zu belauschen. Seit ich Vorarbeiter geworden war, ließ mich der Prokurist in Ruhe. Es beobachtete mich niemand mehr. Wenn ein Waggon entladen oder beladen war, verkroch ich mich eine Weile hinter Kisten und Kartons und sann den Bildern nach, die ich gesehen hatte. Ich musste nicht, wie im Büro, so tun, als sei ich in jedem Augenblick beschäftigt. Die Anwerbung von Tagelöhnern verlor ihren Schrecken. Meistens gelang es mir, die Melancholie des Auswählens zu umgehen. Ich betrat den Wartesaal der Tagelöhner und sagte zu den erstbesten Männern, wo sie zu erscheinen hatten. In weniger als 3 Minuten waren die Anwerbungen beendet. Ich gewöhnte mich an die Vorgänge wie an das Bild einer Katze, die eines Morgens in Halle A erschien. Jemand hatte dem Tier die Ohren abgeschnitten. Die Arbeiter liefen davon, als sie die Katze zum ersten Mal sahen. Aber dann erschien die Katze jeden Morgen und die Arbeiter wandten sich nicht mehr ab. Ein Gabelstaplerfahrer stellte ein Schälchen Milch hin, die Katze trank und die Arbeiter vergaßen, dass die Katze einmal Ohren gehabt hatte. Eine knappe Woche später machte ich mich in der Mittagspause auf den Weg zum Tagesanzeiger, um Herdegen meinen Entschluss mitzuteilen. Inzwischen war Hochsommer geworden. Auf der Straße herumliegende Lindenblüten rochen ein wenig faulig, fast wie stehengebliebener Senf. Es war wenig Verkehr, Ein Teil der Geschäfte hatte wegen Urlaubs geschlossen. In der gesamten Redaktionsetage waren die Fenster geöffnet. Deswegen konnte ich schon auf der Straße Herdegens Schreibmaschinengeklapper hören. Die Hitze hatte die gebohnerten Holzböden in der Redaktion ein wenig schlierig, fast glitschig gemacht. Die in den Faszikeln abgehefteten Zeitungen rochen säuerlich. Fräulein Weber war in der Mittagspause. Ich durchquerte das Sekretariat und klopfte bei Herdegen. »Ich störe Sie nicht lange«, sagte ich. Herdegen unterbrach das Tippen. »Sie stören nicht«, sagte er. »Bringen Sie mir was?« »Heute nicht«, sagte ich. »Sie wollen mir sagen, dass Sie zu uns kommen werden«, sagte Herdegen. »Ja«, sagte ich, »das heißt nein.« Herdegen sah mich an. »Also noch einmal«, sagte er, »wollen Sie bei uns Volontär werden oder nicht?« Während er redete, tippte er zwischendurch ein paar Sätze, was mich immer noch beeindruckte. »Sie wollen nicht zu uns kommen«, sagte er dann. »Sie wollen Ihr Studium beenden.« »So ist es«, sagte ich. »Ich hoffe, Sie haben Verständnis.« »Aber ja«, machte Herdegen, »wie lange brauchen Sie noch?« »3 Jahre mindestens«, sagte ich. »Der Tagesanzeiger läuft Ihnen nicht davon«, sagte Herdegen. »Das ist gut zu wissen«, sagte ich und wunderte mich über meine Gestelztheit. »Ich würde gerne als freier Mitarbeiter weiter für Sie schreiben, abends und am Wochenende, so wie zuvor.« »Hier habe ich was für Sie«, sagte Herdegen und zog aus der Terminmappe einen Einladungsbrief hervor. »Am Samstagmorgen wird eine Minigolfanlage eingeweiht. Wollen Sie das machen?« »Gerne«, sagte ich und nahm die Einladung. »Bitte 30 Zeilen«, sagte Herdegen. »Keine mehr und keine weniger«, antwortete ich mit einer Spur Zynismus in der Stimme, die Herdegen bemerkte und sofort überging. Er spannte ein neues Blatt Papier in seine Schreibmaschine. Das war das Zeichen, dass das Gespräch beendet war. Im Treppenhaus ärgerte ich mich über meinen Hochmut. Herdegen hatte es nicht verdient, dass ich ihm gegenüber zynisch wurde. Die Vorstellung, dass der Tagesanzeiger ohne mich auskommen musste, machte mich ein bisschen zufrieden. Sofort empfand ich die Merkwürdigkeit dieses Glücks. Ich trug es ein bisschen mit mir herum, bis es an seiner eigenen Schwerverständlichkeit zugrunde ging.